And let's pray. Und möchten vorher beten. Father, bless this message, I ask. Vater, bitte segne diese Botschaft to your glory, zu deiner Ehre. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're looking at 1 John chapter 4. Wir schauen uns hier 1. Johannes Kapitel 4 an. And it reads like this. Und das hier steht. And so we know and rely on the love God has for us. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. God is love. Gott ist Liebe. Whoever lives in love lives in God. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. And God in him. Und Gott in ihm. In this way, love is made complete among us. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden. So that we will have confidence on the day of judgment. Damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Because in this world we are like him. Dass gleich wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Now this day of judgment here is the day that we stand. Each one of us stand as individuals before Jesus. Und dieser Tag des Gerichts, der hier genannt ist, ist ein Tag, wo jeder von uns einzeln vor Gott steht. There's two questions that God is going to ask us. Und zwei Fragen wird Gott an diesem Tag stellen. What did you do with my son? Was hast du mit meinem Sohn gemacht? If you believed in him, you will be at this judgment. Wenn du an ihn geglaubt hast, bist du bei diesem Gericht. If you did not believe in him, you will be at another judgment. Wenn du nicht geglaubt hast, kommst du in ein anderes Gericht. In Revelation chapter 20. Und das finden wir in Offenbarung 20. Verse 11 through 15. Und das sind die Verse 11 bis 15. It's the judgment of the unbeliever. Es ist dann das Gericht der Ungläubigen. But this is the judgment of the believer. Aber das hier ist das Gericht für die Gläubigen. What did you do with my son? Was hast du mit meinem Sohn gemacht? If you believed in him, you come to this judgment. Hast du geglaubt, bist du in diesem Gericht? And you will, we will face the Son. Und wir werden dem Sohn auch gegenüberstehen. It will be one to one. Es wird so eine, auf einer 1 zu 1 Basis Romans stattfinden. Chapter 14, verse 12. Römer 14, Vers 12. We must all give an answer to him. Wir müssen alle vor ihm Rechenschaft ablegen. What a day. Oder eine Antwort geben. This is the day that Paul lived for. Und das ist der Tag, auf den auch Paulus hingelebt hat. If you read 2 Timothy chapter 4, wenn man 2. Timotheus 4 liest, verse 7, und dort in Vers 7, he says, I fought the fight. Da sagt er, ich habe den Kampf gekämpft. I finished the course. Ich habe den Lauf vollendet. I've kept the faith. Ich habe Glauben gehalten. And now is prepared for me a crown. Und jetzt liegt für mich bereit eine Krone. A crown of righteousness that will be given to me on that day. Die Krone der Gerechtigkeit, die mir an jenem Tag gegeben wird. And not just to me, und nicht nur mir, but for everyone, sondern allen, who looks to his coming, jedem, der auf seine Erscheinung wartet, that day, auf sein Kommen wartet. Dieser Tag ist das. We can have confidence on that day. Und wir können, steht hier, Freimütigkeit haben, Zuversicht. Not because we're saved, nicht, weil wir gerettet sind. Salvation brings us to that day. Die Erlösung bringt uns zu, an but diesen Tag. Our confidence is that we are like him in this world. Aber unsere Zuversicht ist, dass wir, so wie er auch, in dieser Welt sind. What is he like? Wie ist er? Look at the cross. Schaut auf das Kreuz. What was he like? Wie war er? He selflessly gave himself for others. Er hat sich selbstlos für andere gegeben. He didn't live for himself. Hat nicht für sich selbst gelebt. Let's read on. Verse 18. Wir mal weiter. There is no fear in love. Furcht ist nicht in der Liebe. But perfect love drives out fear. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht Because aus. Because fear has to do with punishment. Denn die Furcht hat Pein oder hat mit Pein zu tun. The one who fears is not perfect. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. We love because he first loved us. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, he is a liar. Der ist ein Lügner. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. And he has given us this command. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Whoever loves God must also love his brother. dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. God's love is not a sentimental love. Gottes Liebe ist nicht so eine sentimentale Liebe. It doesn't give in to manipulation. Sie lässt sich nicht manipulieren. God's love is tough. Die Liebe Gottes ist auch irgendwie hart oder zäh. When we give in to sentimentality and manipulation, we're not loving people. Wenn wir so einer Sentimentalität uns hingeben, dann ist es nicht wirkliche Liebe. Paul said in 2 Corinthians chapter 12 verse 15. Weil Paulus sagt in 2. Korinther 12 Vers 15. He said to the Corinthians. Und schreibt den Korinthern. You know, the more I love you, the less you love me. Je mehr ich euch liebe, desto weniger liebt ihr mich. They were manipulating him. Sie haben ihn manipuliert. There was this minority in Corinth. Da war diese Minderheit in Korinth. Known as the rebellious minority. Und wir kennen das unter dieser aufbegehrenden Minderheit. Paul had started the church. Denn Paulus hatte diese Gemeinde gegründet. He had led them to Christ. Hat sie zu Christus geführt. And they rejected him as an apostle. Und sie haben ihn als Apostel abgelehnt. And they called themselves mighty apostles. Und haben sich selbst so mächtige Apostel genannt. And he said, I've been spent for you. Und hat gesagt, ich habe mich wirklich hingegeben für euch. Und ich wurde ausgegossen für euch. Und das habe ich auch gerne gemacht. Aber unterm Strich, je mehr ich für euch gebe, desto weniger liebt ihr mich. It tells me that the essence of a person is selfish. Und das sagt mir, dass die Grundessenz einer Person Selbstsucht ist. Even among Christians. Und das ist auch bei Christen and so. These were Christian leaders. Und das waren christliche Leiter. How much more just for it, you know, can it permeate the church? Wie viel mehr kann sowas selbst eine Gemeinde durchdringen? Paul said in 1 Corinthians 4:7. In 1. Korinther 4 Vers 7 schreibt Paulus. You Corinthians, what do you have that you have not received? Ihr Korinther, was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? So if you received it, also wenn ihr es empfangen habt, why are you arrogant? Warum seid ihr dann so arrogant? I was thinking of this verse in Genesis chapter 50. Und ich habe an diesen Vers gedacht in 1. Mose 50. Where verse 10, where Joseph said. In Vers 10, wo Josef sagt. To his brothers, you meant it for evil. Und er spricht zu seinen Brüdern und sagt, ihr habt es zum Bösen gemeint. But God meant it for good. Aber Gott hat es zum Guten gemeint. And what God meant for good was not plan B. Und was Gott eben zum Guten gedacht hat, war nicht der Plan B. It was plan A. Das war Gottes Plan A. It was God's plan that Joseph would be governor over all of Egypt. Es war der Plan Gottes, dass Josef der Gouverneur über ganz Ägypten würde. But how would God get Joseph there? Aber wie würde Gott Josef in diese Position bringen? And how would God prepare Joseph to be governor over all of Egypt? Und wie würde Gott Josef vorbereiten, um diese Position über ganz Ägypten einzunehmen? He would be sold as a slave. Er wurde eben dann als Sklave verkauft. He would be in prison some, I think it's 14 years or so. Ich denke, es war so 14 Jahre, dass er im Gefängnis war. In prison, in a dungeon. Also in so einem richtigen Verlies. God was training him. Und Gott hat ihn erzogen. Now it says in Romans chapter 5. In Römer Kapitel 5 steht. Verse 1. Therefore being justified by faith. Daher, da wir durch Glauben gerechtfertigt sind, we have peace with God. Haben wir Frieden mit Gott. And not only this, but we have access into His grace. Nicht nur das, sondern wir haben auch Zugang zu dieser Gnade, wherein we stand, in der wir stehen. And we rejoice in the hope of the glory of God. Und wir freuen uns über die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. But verse 3 says, aber im Vers 3 steht, but not only this, aber nicht nur das allein, not only do we look and hope toward the life to come, nicht nur schauen wir auf das Leben, das kommt. Which for some of us here maybe not long from now. Und das ist ja bedeutet für einige von uns vielleicht ist gar nicht in so ferner Zukunft. Whose funeral is going to be next? Die Frage ist, wessen Begräbnis werden wir als nächstes halten müssen? I think Andy was the least likely to be expecting to die at 19 years old. Und ich glaube, der Andy hat das am allerwenigsten erwartet, natürlich, dass er sterben würde. Er war 19 Jahre alt. We not only hope in the glory that's coming. Wir hoffen nicht nur in der auf die Herrlichkeit, die kommen wird. It says this really strange thing. Aber es steht dort in diese sehr eigenartige Sache. We rejoice in tribulation. Sondern es steht auch, wir rühmen uns oder freuen uns in der Trübsal. How many people have had tribulation this week? Die Frage ist, wer hat diese Woche also wirklich Schwierigkeiten gehabt? How many people were just rejoicing? Und wie viele haben sich wirklich gefreut in diesen Schwierigkeiten? Nobody. Nobody does that. Keiner, es macht, one. Macht ja keiner. Okay, einer. It's one, thank you. Thank you. Danke. One person, that's great. That's a start. That's okay, a start. Das ist ein Anfang. Ja. Rejoice in tribulation. Man freut sich in Trübsal, in Tribulation is a situation beyond your capacity. Denn das sind Dinge, die über die Kapazität hinausgehen, it's just, die man you're hat. Just sinking. You're going under. Man versinkt einfach, man geht unter. Mentally. So geistig, emotionally, in den Gefühlen, financially, finanziell, spiritually, you just cannot take this situation. You are sinking. Auch geistlich, man kann das irgendwie nicht verarbeiten. Man sinkt. This is like, Lord, we perish. Das ist so eine Situation, Herr, ich vergehe oder wir so vergehen. What Peter said in the boat. Das, was Petrus da gesagt hat im Sturm. But the Lord had orchestrated it. Aber der Herr hat das so gefügt. The Lord is the one who said, "Hey, get in the boat." Und der Herr hat gesagt, komm, steig ins Boot. And let's go to the other side. Und fahren wir auf das andere Ufer. And then the Lord falls asleep. Und dann schläft der Herr ein. And then the storm comes. Und dann kommt eben dieser and Sturm. The amazing thing is that Jesus keeps sleeping. Und das Unglaubliche ist, dass Jesus weiter schläft. And the Lord's being thrown around, and he's like. Und der Herr wird von einer Seite auf die andere geschleudert und he's just weiter. Rolling around like. And Peter says, "Lord, we perish." Und der Petrus sagt, Herr, wir sterben. And the Lord wakes up. Und der Herr wacht auf. And he just says, "Be still." Und sagt einfach, sei still. Now in that culture. Und in der Kultur damals, you knew that a God was a God, da wusstest du, dass ein Gott ist, if he could calm the ocean. Wenn er das Meer stillen könnte. I mean, wind can be calmed because wind can just stop. Also wenn Wind, ja, kann man stillen, yeah. Weil Wind hört einfach auf I mean, zu blasen. Like, stop, and it's like, okay, maybe it just stopped. Okay, wenn einer sagt, stopp, okay, dann hat der Wind halt einfach aufgehört. But the ocean just doesn't stop. Aber das Meer, die Wellen, die hören nicht einfach auf. And then it stopped. Und die haben aber auch aufgehört. And they were frightened of him. Und die waren wirklich erschrocken darüber. This is the same God that we deal with. Und das ist der gleiche Gott, mit dem wir es auch heute zu tun and haben. He wants us to rejoice in tribulation. Und er möchte, dass wir uns in Trübsal freuen. Because it produces something. Weil es etwas hervorbringt. It produces patience. Und es produziert Geduld. And it's patience that really works on the selfishness. Und es ist die Geduld, die wirklich an diesem Eigensinn arbeitet. Because if there's one thing that characterizes selfishness, denn wenn es etwas gibt, das Egoismus ausmacht, is I want it now. Dann ist es das, dass ich sage, ich möchte es jetzt now. Haben, jetzt. There's no discipline to what's the word? To postpone satisfaction. Und da gibt's keine Disziplin, eine Befriedigung irgendwie hinauszuschieben. I'm not going to wait till we get married. I'm going to have it now. Ich werde nicht warten, bis ich verheiratet bin. Ich möchte I want es jetzt it now. Haben. I don't want to wait. Ich will nicht warten. I want patience and I want it now. Ich möchte geduldig sein. Geduld und ich möchte sie jetzt haben. That's how we pray. God, I want patience and I want it now. So beten wir, Gott, ich möchte geduldig sein und ich möchte es jetzt können. There's nothing that will work and expose our selfishness like tribulation. Und aber Trübsal ist etwas, das unseren Egoismus nichts ist so gut wie Trübsal, um unseren Egoismus and an die Oberfläche zu bringen. Freak out und uns echt wirklich selbst erschrecken lassen and expose how much control we really have of our own life. Und uns zeigt, wie viel Kontrolle wir wirklich über unser Leben haben. And this produces patience. Und das bringt hervor die Geduld. I have no choice now but to trust God. Und jetzt habe ich wirklich keine andere Wahl, als Gott zu vertrauen. That's patience. Das ist die Geduld. The situation is so out of control that I can't touch it. Die Situation ist so außer Kontrolle geraten, dass ich da gar nichts mehr machen kann. It's nothing I can do with my son or my brother. Nichts, was ich mehr tun kann, was meinen Sohn betrifft oder meinen Bruder betrifft. It is out of my control. Es liegt nicht in meiner Hand. And God says, that's right. Und Gott sagt, das stimmt. You are not in control, I am in control. Du hast die Kontrolle verloren, ich habe aber die and Kontrolle. God puts us into this process of patience. Und Gott stellt uns in diesen Prozess des ausharrens, der Geduld. And God wants patience to have its perfect work. Und Gott will auch, dass diese Geduld ihr perfektes Werk vollbringen kann. In James chapter 1 verse 2. In Jakobus 1 Vers 2. Let patience have its perfect work. Lasst die Geduld wirksam sein. Do you ever have to wait for something? Hast du schon jemals auf etwas warten müssen? You see a car and you want it now. Du siehst ein Auto, das du gerne hättest und willst es sofort haben. Das ist es. I want that one now. Ich will dieses Auto haben. Jetzt will ich es haben. Tomorrow. Vielleicht gibt es das Auto morgen nicht mehr. I might sell this car. You better buy it now. Ja, also Sie sollten heute zuschlagen. Ich verkaufe es vielleicht morgen. I gotta buy it now. Ich muss es jetzt kaufen. Tomorrow. Morgen ist es weg. Whenever you get like that, und wenn man also so ist, just stop. Dann bleib einfach and stehen. Say, then sell it, because I don't want to buy a car with this kind of an attitude. Dann sage einfach Stopp, okay, dann verkaufen Sie es halt, weil mit so einer Einstellung will ich keinen it's Wagen kaufen. It's never God. Es ist nie Gott, der God so wirkt. Work in that kind of scenario. Gott wirkt nicht in einem solchen Szenario. I gotta marry this girl. If I don't marry her, someone's gonna take her. Ich muss sie heiraten. Wenn ich sie nicht heirate, dann wird sie jemand anderes schnappen. Let her go. Dann lass God doesn't work like this. Gott wirkt nicht He so. Doesn't work like this. So wirkt er eben nicht. If that's the house you're supposed to have or the car, wenn das Haus ist, das einmal dir gehören soll, or oder the der person Wagen, you're supposed to marry or the job you're supposed to have, die Person, die für dich bestimmt ist, oder der Job, der deiner sein soll, God's gonna do it. Dann wird das Gott so tun. Let patience have its perfect work. Lass die Geduld wirksam sein. Patience really works on the selfishness. Und der Geduld lässt, also arbeitet wirklich an unserem Ego. And when it works, we become like Christ. Und wenn sie wirken kann, dann werden wir wie Christus. See, love is perfected. Denn die Liebe wird vollkommen gemacht. There's fear of judgment where love has not been perfected. Es gibt eine Angst vor dem Gericht, wie wir gelesen haben, wenn die Liebe nicht vollkommen ist. Because the second question God's going to ask us. Die Liebe. Und die zweite Frage, die Gott uns stellen wird. What did you do with all that I gave you? Was hast du mit all dem gemacht, das ich dir gegeben habe? Did you live for your self? Hast du für dich selbst gelebt? Or did you live for God to serve others? Oder hast du für Gott gelebt, um auch anderen zu dienen? How did you use your resources? Wie hast du deine Mittel verwendet? This is the question God will ask us on that day. Und das ist auch eine Frage, die Gott uns an diesem Tag stellen wird. That's a very frightening day for the believer. Und das ist eigentlich ein sehr angsteinflößender Tag für den gläubigen Menschen. But if love is perfected in us, aber wenn die Liebe in uns vollkommen gemacht ist, which includes not allowing people to manipulate you, und das schließt ja auch ein, dass Leute dich nicht manipulieren, which means you got to set borders in your life, und dass du da auch Grenzen ziehst in deinem Leben. Proverbs 29:25. Sprüche 29:25. The fear of man is a snare. Menschenfurcht ist eine Falle. Galatians chapter 1 verse 10. Galater 1 Vers 10. Paul said to the Galatians, "Do I now live to please you?" Und da sagt Paulus, lebe ich jetzt, um euch zu gefallen? Or do I live to please God? Oder lebe ich nicht, um Gott zu gefallen? Very dangerous thing when we start to live to please people. Und das ist eine sehr gefährliche Sache, wenn wir anfangen, unser Leben zu führen, um anderen Calling Leuten that love, it's zu beeindrucken. Und lieben und etwas Liebe nennen, das nicht Liebe ist. Our love is first directed toward God. Unsere Liebe ist in erster Linie auf Gott gerichtet. What are the two great commandments? Und was sind die zwei großen Gebote? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deiner ganzen Kraft, deiner Seele und deinem ganzen Verstand. The second commandment is love your neighbor as yourself. Und das zweite Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. We become like Christ. Und wir werden wie Christus, as we let patience have its perfect work. Wenn wir die Geduld eben ihr Werk tun lassen. And patience cannot have its perfect work unless we have tribulation. Und die Geduld kann aber nicht wirksam werden, wenn wir nicht durch Schwierigkeiten oder we don't gehen. Have to pray for it because it just comes. Dafür müssen wir eigentlich nicht beten, weil die kommt von allein. Don't pray, that's dumb. It's coming anyway. Also beten nicht für sowas, es wäre dumm, ja, es kommt you sowieso. You don't want a double portion of tribulation. Du willst nicht ein doppeltes Maß an Schwierigkeiten. Jesus already promised in John 16. Das hat Jesus schon versprochen in Johannes 16:33. In this world you're going to have tribulation. In der Welt habt ihr Trübsal. I promise you that. Und ich verspreche euch das. You don't have to pray for it. Dafür muss man nicht beten. It's coming. Es kommt sowieso. And when it comes, and it will come. Und wenn diese Dinge kommen und sie werden kommen. And if you're in a time of your life where like, wow, everything's perfect. Und wenn du in einem Lebensabschnitt bist, wo du denkst, wow, alles ist super. I heard someone say last week. Erst letzte Woche hat jemand zu mir gesagt, it's never es ist nie as good as it seems. Es ist nie so gut, wie es scheint. Number two, it's never as bad as it seems. Und es ist auch nie so schlimm, wie es scheint. Number three, und drittens, it never gets fixed. Es repariert sich nie von, ja, es wird That's, nie alles gut. Those are the words of a seasoned preacher. A pastor who's old. Ach so, das hat ein Prediger gesagt, der eben schon etwas älter ist. It's not as good as it seems. Es ist nicht so gut, wie es scheint. It's also not as bad as it seems. Und es ist auch nicht so schlimm, wie es scheint. And it never gets fixed. Und es wird nie alles so immer ganz get gut. Your eyes off people. It's not gonna get fixed. Also dann hör auf, deine Augen auf andere Leute zu richten. Life is just so complicated. Alles gut werden. Das Leben ist so kompliziert. And so illusionary and misleading at times. Und so so eine Illusion und missleitend. Get your eyes on God. Die Sache ist die, richte deine Augen auf Gott. And love the Lord. Und liebe den Herrn. When we love God. Denn wenn wir Gott lieben. And I'm just convinced that we love God by spending time with Him. Und ich bin echt davon überzeugt, dass wir Gott lieben, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Now this morning, I was in Psalm 81. Heute Morgen habe ich mir den Psalm 81 hergenommen. For my personal time before I was thinking about the message again. Und das war für mich persönlich. Vorher habe ich schon ein bisschen über die Botschaft And I read nachgedacht. This verse that's so perfectly fit with the message today. Und ich habe dann trotzdem diesen Vers gefunden, der so perfekt zu der Botschaft heute passt. I'll just read the first verse and the last verse. Und ich möchte den ersten und den letzten vom Psalm 81. The first one says, "Sing for joy to God our strength." Der erste Vers ist: Er jubelt Gott zu unsere Stärke. And the last verse Und der letzte, says, "But you would be fed with the finest wheat, with honey from the rock. I would satisfy you." Mit dem besten Weizen würde ich es speisen, und mit Honig aus dem Felsen würde ich es sättigen. But to understand that, you have to go back to verse 13. Aber um diesen Vers zu verstehen, muss man Vers 13 lesen. If my people would listen to me. Also wenn mein Volk auf mich hören würde, If Israel would follow my ways, wenn Israel an meinen Wegen folgt, how quickly I would subdue their enemies, wie schnell hätte ich ihre Feinde unterworfen and turn my hand against their foes, und meine Hand gegen ihre Feinde gewendet. Those who hate the Lord would cringe before him. Die, die den Herrn hassen, werden sich vor ihm beugen. Their punishment would last forever. Ihre Strafe währt für ewig. But you would be fed with the finest wheat. Aber du würdest speisen vom feinsten Weizen. With honey from the rock. Und mit Honig aus dem Felsen. I would satisfy you. Würde ich dich sättigen. Honey from the rock. Honig vom Felsen. Charles Spurgeon says that this speaks of joy and comfort. Charles Spurgeon sagt in seinem Kommentar, dass das über Freude und über Trost that spricht. Is beyond anything we could imagine. Etwas, das über unser Verständnis hinausgeht. God wants to take us somewhere, Gott möchte uns wohin führen, that we don't know exists. An einen Ort, von dem wir nicht wissen, dass es ihn He gibt. Wants us to experience things about him, er möchte, dass wir Dinge über ihn erfahren, that eye has not seen, that ear has not heard, dass kein Auge ihm gesehen hat, kein Ohr has gehört hat, not entered the heart of a human being. Dinge, die nicht in das Herz eines Menschen gekommen All sind. That he has prepared for those who love him. All diese Dinge, die Gott für die bereitet haben, die ihn lieben. For those who spend time with him. Und für die, die Zeit mit ihm verbringen. First, Corinthians chapter 2 verse 9. 1. Korinther 2, 9. I was counseling someone in the States. Und ich habe da ein Gespräch gehabt mit jemandem. This person was in really difficult, in den Staaten. It's a super difficult times. Und diese Person hat wirklich da so unglaublich schwierige Zeiten durchmacht. And I said to them, look, I would counsel you, spend 15 minutes a day with the Lord. Und ich habe gesagt, weißt du, mein Rat wäre, verbring 15 Minuten am Tag mit dem Herrn. You know what their response was? Und wisst ihr, was diese Person gesagt hat? I would, but I don't have 15 minutes. Und sie hat gesagt, ich würde es gerne machen, aber honestly, ich habe keine 15 Minuten. Honestly, I don't, Pastor Rob, I don't have 15 minutes I can spare. Ganz ehrlich, ich habe keine 15 Minuten, die ich aufbringen kann. I don't have it. I don't have it. Ich würde es ja, aber ich habe sie nicht. Okay, your choice. Okay, also. You can't find 15 minutes out of 24 hours. deine Wahl, deine Entscheidung, wenn du also 15, keine 15 Minuten aus 24 Stunden. You can't get up 15 minutes earlier, go to bed 15 minutes later. Nicht 15 Minuten früher aufstehen oder 15 Minuten später schlafen gehen. Nein, er konnte sie nicht finden. God wants to give us honey from a rock. Gott möchte uns aus einem Felsen Honig schenken. Is your husband a rock? Und ist dein Mann vielleicht ein Fels? Is your wife a rock? Oder deine Frau, ist sie ein How about Fels? Your mother-in-law? Is she a rock? Oder deine Schwiegermutter? How about your boss? Dein Boss vielleicht? How about your situation? Is it a rock? Oder deine Situation, ist dies so ein Fels? God wants to bring honey from a rock. Und Gott möchte, dass Honig aus einem Felsen kommt. Can you imagine that? Ich meine, kannst du dir das vorstellen? God said, you know, I'd give you honey from a rock. Und Gott sagt, ich würde dir sogar Honig aus einem Felsen geben. What? Was? I give you honey from a rock. Ja, Honig, der aus einem Felsen fließt. Honey don't come from a rock. Aber Honig kommt nicht aus einem Felsen. My honey comes from a rock. Mein Honig kommt aus Felsen. I can bring honey from anything. Ich kann Honig aus allem herausbringen. You don't know anything about me. Du weißt überhaupt nichts über mich. Eye has not seen, ear has not heard, Auge hat has nicht not gesehen. Entered the heart of a human being. Das Ohr hat's All nicht gehört. That I've prepared for you. Die Dinge sind waren nie im Herzen eines Menschen. Alles, was ich vorbereitet habe für dich. I can bring water from a rock. Ich kann Wasser aus einem Felsen Exodus hervorbringen. Exodus chapter 17. Und das ist in 2. Mose 17. Israel came out of the wilderness. Israel kam aus der Wüste. And God ordained tribulation. Und Gott hat Schwierigkeiten vorherbestimmt. Because he didn't want this selfish nation to take the promised land. Weil er wollte nicht, dass diese wirklich egoistische Nation ein Land geschenkt bekommt. So he brought so. Them to water that was bitter. So hat er sie an ein Wasser geführt und dieses Wasser hat bitter geschmeckt. So that patience could work in. Damit die Geduld eben eine Frucht bringt. And the situation revealed how utterly selfish they were. Und die Situation hat aber nur ans Tageslicht gebracht, wie egoistisch sie sind. They started complaining. Und haben angefangen, sich zu beschweren. Against Moses, against God. Gegen Mose beschwert, gegen also Gott aufgelehnt. Und alles, also das, was sie tun hätten müssen, wäre gewesen, ein bisschen geduldig sein. Und der Punkt ist der, woher weißt du, dass du geduldig bist? Was ist so der größte Ausdruck von Geduld? Es ist Dankbarkeit. God can testify, I'm absolutely sure. Und Gott kann das bezeugen, ich bin mir wirklich sicher, God, wenn sie Gott Loblieder gesungen hätten in der Situation, God would have done miracles. Dann hätte Gott Wunder getan. They come and the water's bitter. Sie kommen dahin und das Wasser Someone tastes the water. Und jemand kostet das. It's bitter. Nein, es ist bitter. Praise the Lord. Preist den Herrn. God parted the Red Sea. Gott hat das Rote Meer geteilt. Let's all sing. Everybody so sing. Alle jetzt. Hallelujah. Let's go. Come on, everybody. Hallelujah. He just parted the Red Sea. Er hat gerade das Rote Meer geteilt. He killed all the Egyptians. Alle Ägypter sind And the water's bitter. Und das Wasser ist hier bitter, nicht zu trinken. This is nothing. Das ist nichts. Let's sing. Los, wir singen And jetzt. And they would have walked right into the promised land. Und die hätten direkt in ihr versprochenes He Land would have given einziehen können. Them honey from the rock. Er hätte ihnen Honig aus einem Felsen geschenkt. He fed them every day anyway. Er hat sie sowieso jeden Tag ernährt. Deuteronomy 2:7, their shoes never wore out. 5. Mose 2:7, dass ihre Schuhe verschlissen nie und auch ihre Kleidung wurde nie They abgewetzt. Never had to use deodorant. Sie haben sich nie so ein Deo irgendwie draufgeben müssen. They had food every morning. Jeden Morgen gab es etwas zu essen. God was right there. Gott war mitten unter ihnen. But you know, our greatest enemy is our selfishness. Aber unser größter Feind ist unser Egoismus. And that's the thing that's going to bring us down when we stand before the Lord. Und das ist auch das, was uns vor dem Herrn irgendwie zu Fall bringen wird, wenn wir vor ihm stehen. Because we're gonna stand there, denn wir werden vor ihm stehen. And he is gonna examine what we did as his child. Und er wird sich das anschauen, was wir getan haben als And sein this Kind. Is like no joke. Und das ist irgendwie nicht so witzig. You read Revelation chapter 1, wenn du dir Offenbarung 1 durchliest, when John the Apostle saw the risen Christ, als Johannes den auferstandenen Christus sah, glorified, Und verherrlicht sah, the Apostle John was terrified. War es Johannes, der wirklich also he was standing and he heard this voice from behind him. Und er stand und es steht, er hörte diese Stimme von hinter sich, like thunder. So wie ein Donner. And he just slowly turned. Und ganz langsam hat er sich umgedreht. And there was Jesus, and he went, And he fell like a dead man. Und dann ist er umgefallen wie tot. He's just like out. Einfach weg. And the Lord said, John. Und der Herr hat gesagt, Johannes. I don't hear you. Ich höre dich nicht. John. Johannes. I'm dead. Ich bin tot. It's me. He's like a dead man. We're going to stand before Christ. Und wir werden vor Christus stehen. With the scars, we will see him. Und wird diese Wunden haben. Und wir werden das sehen. He will talk to me. Und wird mit mir sprechen. He's going to ask me. Und wird mich fragen. What did you do with the life I gave you? Was hast du mit dem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? I paid for all of your sin. Ich habe für deine Schuld bezahlt. See? What did you do? Das siehst du. Und was hast du damit gemacht? Well, you know. Naja. You never spent much time with me, did you? Du hast nicht sehr viel Zeit mit mir verbracht. I am an evening person. Weißt du, ich bin so ein Nachtmensch. My wife will testify. Meine Frau kann das bezeugen. It's hard for me to go to sleep at night. I can stay up like all night. Und es ist sehr schwer, in der Früh aufzustehen. Ich kann aber die ganze Nacht wach bleiben. Mornings are tough. Aber in der Früh ist es echt mühsam. Evenings are easy. I can study late at night. Midnight can study. Am Abend kann ich lang wach bleiben, Mitternacht. And I found that the details of life were robbing me, trying to take this time out with the Lord. Und ich habe gemerkt, dass die Details des Lebens mich irgendwie echt berauben wollen dieser Zeit, die ich and mit Gott habe. And I prayed in my journal. Und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, habe gebetet. God, I want to give you the first hour of the day every day. Herr, ich möchte dir die erste Stunde des Tages geben, and jeden you know Tag. What? God gave me honey out of a rock. Und Gott hat mir wirklich Honig aus einem Felsen geschenkt. I have my quiet time with God first thing in the morning. Und ich habe meine stille Zeit mit Gott gleich in der Früh. And I have this thing with God. Und ich habe diese Abmachung mit Gott. You wake me up. Du wächst anytime. Mich, ist egal wann. And if I don't fall asleep in 5 minutes. Und wenn ich 5 Minuten später nicht wieder eingeschlafen then bin. I know. Dann weiß ich, that I should have my quiet time. Dass ich meine Zeit mit dir haben soll. And sometimes it's like 4 hours later. Und manchmal ist es 4 Stunden später. And I wake up, it's like 4 o'clock, I think. Und dann wache ich auf und sage, es ist 4 Uhr. I'm still up. Also, okay, ich bin immer noch wach. Nein, ich schlafe wieder ein. I'm still up. Ich bin noch immer wach. It's too early. Das ist zu früh. No, it's not. I'll give you honey from a rock. Ich schenke dir den Honig aus dem Felsen. And I crawl out of bed. Und dann krieche ich wirklich aus dem Bett. I go to the bathroom. Und gehe auf die Toilette. And I sit in my chair. Und dann setze ich mich in meinen Sessel. Put a little Johannes music on. Und gebe ein bisschen die CD von Johannes hinein. And pour out my and I write the time down. Und dann schreibe ich ihm auf. And I start talking to the Father. Und fange an, mit dem Vater and zu honey sprechen. Starts to flow from a rock. Und Honig beginnt aus einem Felsen zu fließen. And if I'm not careful, und wenn ich nicht aufpasse, I will look at my watch, dann werde ich auf die Uhr schauen. And it will be 2.5 hours later. Und es sind 2.5 Stunden vergangen. And I'll think, I, this is like beyond anything. Und dann ist es wirklich so, wo ich mir denke, das ist wirklich, geht über alles hinaus, was ich verstehe. This is like a treasure in darkness. Das ist wie so ein Schatz, den man im Dunkeln findet. And this is the point we'll close. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. God has so much more for us to experience than we would ever imagine. Dass Gott so viel für uns bereithält, dass wir erleben können mit ihm, wir können es uns nicht vorstellen. It's gonna come from a rock. Aber es wird aus einem Felsen kommen. And when we go into situations that are beyond our capacity, und wenn wir in Situationen hineingehen und die übersteigen einfach unsere Kräfte, let patience have its work. Dann lass wirklich die Geduld wirksam sein. Because if we and let patience have its work by thanking God for the situation by faith. Und die Geduld wird dann wirksam, wenn man Gott für diese Situation dankt, im Glauben schon. By faith. Im Glauben. Let patience have its work. Lasst die Geduld wirken. And ask God. Und bittet Gott. For honey. Bittet Gott um Honig. From a very difficult situation. Aus einer sehr sehr schwierigen Situation. And we will begin to understand. Und dann werden wir anfangen zu verstehen. The things that God is willing to give us freely. All die Dinge, die Gott uns wirklich frei geben möchte. And one day when we stand before him. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen. He will look at us. Dann wird er uns anschauen. And maybe he will say, und vielleicht wird er sagen, you finished the course. Du hast den Lauf vollendet. You fought the fight. Du hast den Kampf gekämpft. Well done, son. Gut gemacht, well mein done, Sohn, daughter. Meine Tochter. I took you through situations. They were tough. Ich habe dich da durch Situationen gehen lassen und das waren, die waren schwierig. But you learned everything I wanted you to learn. Aber du hast alles gelernt, was ich dir beibringen wollte. Was it worth it? War es das wert? Lord, you know. Herr, du weißt, dass es wert war. Es war es wert. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. Many of us are in a situation beyond our capacity. Und viele von uns stehen in einer Situation, die uns übersteigt. Maybe with a child. Vielleicht mit einem Kind. Or a boss. Oder mit einem Vorgesetzten. Or a sickness. Vielleicht mit Krankheit. Or the death of a loved one. Oder eben dem Tod eines lieben Angehörigen. Something, Lord. Irgendetwas, Herr, ist es. Lord, we want to just thank you. Herr, wir wollen dir einfach danken, that you have everything in control. Dass du alles unter Kontrolle hast. And you want to feed us. Und dass du uns speisen willst with honey, mit Honig from a difficult situation. Aus einer echt schwierigen Situation heraus. Maybe you're here this morning and you've never received Christ. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast Christus noch nie für dich angenommen. Where will you go when you die? Wo kommst du hin, wenn du sterben müsstest? Do you know that God loves you? Weißt du, dass Gott dich liebt? Jesus died for you. Dass Jesus für dich gestorben ist. Pray with me. Bete mit mir. Let God touch your heart. Und lass Gott dein Herz berühren. Let him take away the sin. Lass ihn die Sünde wegnehmen. Pray a simple prayer. God, forgive me. Bete einfach ein ganz einfaches Gebet. Gott, vergib mir. Cleanse me. Und reinige mich. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I want to talk to you. Ich möchte mit dir sprechen können. I want to hear from you. Ich möchte von dir was hören. Forgive me. Vergib mir. And for us as a church. Und für uns als Gemeinde. God, forgive us for murmuring, complaining. Herr, vergib uns, wenn wir murren, dass wir uns beschweren. For negativity. Für Negativität. For failing these tests, Lord. Dafür, dass wir diese Proben wirklich, dass wir das nicht schaffen, for not allowing patience to have its work. Dass wir es einfach nicht zulassen, dass die Geduld wirkt in uns. For manipulating. Dafür, dass wir manipulieren. For being selfish. Am eigensinnig sind. Lord, we want to know you. Herr, wir möchten dich kennen. We want to be like you. Wir möchten so sein, wie du bist. So that we can have confidence on that day. Dass wir echt eine Zuversicht haben können an diesem Tag, wenn wir vor dir stehen.